Vielen Dank. Kommen wir jetzt zum letzten Stück für heute Abend. Für alle Freunde, die noch auf Selbsterfolgskurse gehen. Nichts Neues in Pune.